SMS bekommen und den nächsten Zug genommen. Ich stehe völlig unter Dampf, denn ich freu mich auf den Kampf. An der Adresse, die ich hatte, wartest du schon auf der Matte. Muss das Kampfgeld noch bezahlen und seh schon deine Augen strahlen. Strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle. Ich stemme mich gegen dich, trotzdem kommst du über mich. Verschwitzte Körper prallen vor, spür deinen Atem an meinem Ohr. Leider kennst du jeden Kniff und kriegst mich schnell in den Griff. Atemlos und unter Qualen sehe ich deine Augen strahlen. Strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl, strahl. Ich mag es nicht zu verlieren, trotzdem werde ich es riskieren. Werde wieder dafür bezahlen, zu sehen, wie deine Augen strahlen. Strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle, strahle.